den Rätseln uns erfreuen, dass unser Brot es freut. Ein Weib weiß ich, das Herrlichste der Welt, auf dessen Hof ihr sitzt, ein Feuer und brennt ihnen sei, nur wenn du das Feuer brichst, als brennt jedes Feuer sei. Mag das ein Mut zu bestehen? Einem Stärkeren noch ist's wohl bestimmt. Wer ist der streitlichste Mann? Siegfried, der Belsunge Spross. Der ist der stärkste Held. Ein Zwillingspaar von Liebe bezogen. Mächtiger Wuchs, den wünsch ich Gudrun zum Mann. Welche Tat schuf er so tapfer, dass als erregter Held er genannt? Erwachte ein riesiger Wurm. Siegfried schloss ihm den freistigen Schurt, beschlug ihn mit siegendem Schild. Falsch ungeheurer Tat entachte des Helden Ruhm. Vom Nibelungen Hort hernahm ich, ihr den Neid ist ein Schatz. Wer wohl ihn zu nützen wüsst, dem möchte sich wahrlich die Welt. Und Siegfried hat ihn erkämpft. Knecht sind die Nibelungen ihm. Und Brünnhild gefällt nur er, deinem Mann treibe ich an die Brunst. Was wächst du Zweifel und Zwist, was ich nicht zwingen soll, danach zu verlangen, machst du mir Lust. Zwänge den frohen Mann, für mich die Braut zu freien, und zwänge bald deine Bitte, wend ihn, Gudrun, sofort. Du Schwänder, böser Hahn, wie sollt ich Siegfried bitten? Ist er der herrlichste Held? Wir fänden in der Hoffnung.